Ich bin kein religiöser Mensch. Und auch mit dem Zionismus konnte ich nie etwas anfangen. Anfangs der 50er Jahre habe ich ein paar Monate in Israel gearbeitet. Dieser Staat ist eine funktionierende Republik wie keine andere. In welchem anderen Land könnte man während eines patriotischen Krieges ungestraft und sogar erfolgreich gegen amtierende und noch dazu das ja wirklich bedrängte Vaterland verteidigende Militärs demonstrieren? Aber ich habe nicht das Gefühl in mir entdeckt, auf die Dauer in diesem Land leben zu wollen oder gar mein Leben dort zu beschließen. Der Anpassungswahn, dem mein Vater erlegen ist, als jüdischer Preuße und preußischer Jude, muss auch auf mich abgefärbt haben. Ich bin deutscher Sozialist. Das war ich schon als Penella und als Student. Und die für mich bitterste und schmerzlichste Wahrheit ist die, in den 40 Jahren seit Kriegsende und mit all meiner Arbeit bin ich in Deutschland und unter Deutschen nie mehr heimisch geworden. Ich bin nie ganz angstfrei, nie ganz geborgen, nie ganz ohne Misstrauen. Wenn ich durch das Menschengewühl in deutschen Großstädten gehe, gibt es immer wieder Gesichter, hinter denen ich mir manchmal, schreckhaft, die Denunziation vorstellen könnte. Die einfache, öde Missgunst, die keinen anderen Grund weiß als diese jahrhundertealte Idiotie, er ist ein Jude.